Übung 12. Intonation in den Sätzen. Fallend oder steigend? Hören Sie den Unterschied? Wo ist die Intonation steigend? Ist das Ihr Vater? Ja, das ist mein Vater. Sind das Ihre Eltern? Ja, das sind meine Eltern. Ist das sein Sohn? Ja, das ist sein Sohn.